Lebendig Radio am Abend. Jetzt eine Stunde Musik nonstop. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Back down. under pressure, you're the one, now or never, like tomorrow never comes. Do you feel what I feel? Say yeah. Get that back, go check, don't care. Oh my God, it's going down. Oh my God, I'm backing out. Do you feel what I feel? Say yeah. Do you feel what I feel? Say yeah. Get that back, go check. Ready for a bombshell to drop. I would take my heart for touch. Feel. Do you feel what I feel? Say yeah. Get that back, go attack. To you. Whistle. Just put your hand on your heart and whistle. I'll come back to you. Radio. DJ Enrico Ostendorf in the mix. I'm losing my head now. Party für den Kreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. Take the children and yourself and hide out in the cellar. By now the fighting will be close at hand. Don't believe the church and state and everything they tell you. Believe in me, I'm with the High Command. Can you hear me? Can you hear me running? Can you hear me running? Can you hear me calling you? Can you hear? Sonntagsmodus. Sankt Martin, Sankt Martin. Nach Halloween und vor Weihnachten kommt der Mann mit dem Pferd noch dazwischen. Sina Engler hier für euch, hallo zusammen. Ja, der mit seinem Schwert seinen roten Umhang geteilt hat, um ihm einen Bettler zu geben. Etwas, bei dem wir alle wahrscheinlich noch sagen würden, ja, würden wir auch machen. Aber es gibt ja auch so Sachen, die teilen wir auf gar keinen Fall. Welche sind das bei euch? Die Lieblingspizza, der Ehemann, die Mama? Das ist unser Thema diese Woche im Sonntagsmodus. Schreibt uns gerne schon mal über unsere Facebook-Seite und eure Geschichten. Die hören wir dann nach St. Martin am Sonntag bei mir in der Sendung. Sonntagsmodus. Immer sonntags von 9 bis 12. DJ Enrico Ostendorf in the Mix bei Hellweg Radio. Nonstop Music für uns im Kreis Soest. I was

In the Mix bei Helwig Radio. Eine Stunde Nonstop Music für uns im Kreis Soest. Everyone understands. It's a spiritual thing. triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? ¿Cuánta luz se promete? Silencio les pediste lo que jamás concedieron. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo, el eco de mi tonada, nada pidas, te lo ruego. Madre, quiero que me busques allá donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio. Chase that high, but it's hard to tame a fire when you're fueling the flame.